Am 23. August gab der Sprecher des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Der August des Vorjahrs war ein höchst gefährlicher und kritischer Monat, in dem die unzähligen militärischen Zusammenstöße und die Kriegsgefahr nach dem Krieg auf der koreanischen Halbinsel den Gipfel erreichten. Damals nahmen die südkoreanischen Militärs unter dem Vorwand der zweifelhaften Minenexplosion in der entmilitarisierten Zone an der westlichen Front die bösen Sendungen für psychologische Kriegsführung gegen den Norden wieder auf, führten die Flugblattaktionen durch und feuerten sogar Dutzende Artilleriegeschosse auf das Territorium der DVRK. Durch diese beispiellosen Provokationen entstand eine explosive Lage. In jener Zeit, wo die ganze Welt höchst gespannt die kriegerische Situation auf der koreanischen Halbinsel beobachtete, traf Genosse Kim Jong-un für das Heimatland, die Nation und Landsleute eine mutige Entscheidung, die man sich nicht vorgestellt hatte, und leitete eine dramatische Wende ein. Dieser großartige Mann, der die Verteidigung des Vaterlandes und der Nation für seine erhabene Mission hält, ergriff alle Maßnahmen dazu, die unbesonnenen militärischen Handlungen der Kriegsfanatiker der USA und Südkoreas mit einem Schlag zu vereiteln und sorgte dafür, dass sich alle Streitkräfte der koreanischen Volksarmee in Kampfbereitschaft hielten. Unter diesen Umständen initiierte er einen dringlichen Kontakt auf Vorebene, was in der Geschichte des Nord- und Süddialogs beispiellos war, und eröffnete den Weg zum Vorrücken für den großen Sieg ohne Schlachten und Blutvergießen. Wenn die Vereinbarung zwischen Nord und Süd in dem Vorjahr wertgeschätzt und in die Tat umgesetzt worden wären, hätte die Lage der koreanischen Halbinsel zweifellos eine grundlegende Wende erlebt. Das Bakune-Regime wälzt heute die Verantwortung für die Verschlechterung der Nord-Süd-Beziehungen und die katastrophale Lage der koreanischen Halbinsel auf die TVIAK ab und redet wiederholt böswillig von der Drohung Nordkoreas mit Atomwaffen und von der Provokation Nordkoreas. Die Verstärkung der Verteidigungskraft durch die TVIAK hat es zum Ziel, vor den feindlichen Aggressionskräften die Würde und Interessen des Landes und der Nation zu schützen und eine neue Ära für die Wiedervereinigung und den Gedeih Koreas Selbstständiges zu eröffnen. Da gibt es keinen Grund für Südkorea, sich bedroht zu fühlen, Sorge zu machen oder Angst davor zu haben. Wenn das südkoreanische Regime die Lehre aus dem Ereignis vom August des letzten Jahres vergisst und erneut lächerliche Provokation verübt, dann wird die TVRK diese einmalige Chance nicht verpassen, sofort zum großen gerechten Kampf für die Wiedervereinigung des Vaterlandes übergehen, das landesverräterische Regime restlos vernichten und den US-Imperialismus als Urheber aller Aggressionen aus der Erde für immer ausradieren. Wenn der Sieg zu den gerechtesten und unbestreitbaren rühmenswerten Traditionen der TVIAK gehört, so ist die Niederlage ein unvermeidliches Geschick des proamerikanischen südkoreanischen Regimes, das vom Brot der fremden Mächte lebt, ihnen die Nation verkauft und den Koreanern das Leben schadet.